squad gang member. Local squad gang member. Dumb talking remix. No drink, no belly. Gang member. Gang member. Nero flex auf Prestos. Ich brauch mehr Fluss und hol mir dann mein Lexus. Nero, hab ich Paragits mir sehr gut. Leb gut, Shaitan im Rücken, ich fühl mich verflucht. Pluto, doch was ihr denkt ist mir Latte. Hoch aus dem Loch, der Mulatto macht jetzt Patte. Größen, Wahnsinn, dicker Leder, meine Farbe. Mach es, schaff es, auf mein Tisch will ich Bares. Ich will noch viel mehr, glaub der Batsch macht mich stärker. Hula in Lila, für die Fam hol ich schneller raus. Verdiene, muss es werden, Para machen. Ich will 100k ohne den Griff in die Kassen. Gib mir noch viel mehr, und du bräuchte in mein Kofferraum. Kombos gegen Wände, muss mein Brust abbauen. Nero, Nero, hab die Hände weg von Tasche. Auf der Straße bleibst du wach, kleine Tönus werden geklatscht. Gib mir noch viel mehr. Gib mir noch viel mehr. Gib mir noch viel mehr. Gib mir mehr Paramasari. Gib mir noch viel mehr. Gib mir noch viel mehr. Gib mir noch viel mehr. Gib mir mehr Paramasari. Hey, ich wünsch mir 3-0k auf mein Konto. Heute auf Full Suff, Flex auf Asuntum. Bleibe fokussiert, dein Hunger hab ich auf. Komm vorbei, hol dein Stoff, red nicht viel, Kopf im Block. Stolz Afrikaner, Foto Ehre, was vom Papa kommt. Fick dein Nichtsrenner Kopf, ja dann kann er kommen. Pushe den Sattlerkarton, damit noch mehr Para kommt. Jackie, Licker, Kafalesch, mach den Kopf Beton. Nichts genau, mach mal langsam Peto. Nichts genau, mach mal langsam Peto. Lukas sind heiß, jagen nach Dinero. Nichts genau, mach mal langsam Peto. Gib mir noch viel mehr. Gib mir viel mehr, Batzen lila, Puto, gib mir viel mehr, nur. No.